Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer Himmels und der Erde. Das ist der erste, Gott der Vater. Dann der größere Teil über Jesus Christus, weil eben er als zweite Person Gottes Mensch geworden ist. Zweitens, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und seinen Herrn. Drittens, die Menschwerdung, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren aus Maria der Jungfrau. Viertens, die Erlösung, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Fünftens, ist die Abstieg zur Hölle, auch ganz wichtig, ist praktisch die Anbindung vom Alten Testament, sagen wir mal grob, ans Neue Testament, abgestiegen zu der Hölle, am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten, ja, und die leibliche Auferstehung eben Christi, der letztgültige, unumstößliche Beweis seiner Gottheit. Sechstens, die Himmelfahrt, aufgefahren in den Himmel, sitzt er zur rechten Hand Gottes, des allmächtigen Vaters. Siebtens, die Wiederkunft Christi, das Weltgericht, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Achtens, ich glaube an den Heiligen Geist, ohne irgendeinen Zusatz hier, im apostolischen Glaubensbekenntnis, im Messcredo schon ein bisschen was, den Herrn und Lebensmacher, und so weiter, der vom Vater und vom Sohn ausgeht, der durch die Propheten gesprochen hat. Hier nur der Heilige Geist, einziger kurzer Glaubensartikel. Neuntens, die Heilige Katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Muss man im Credo immer auseinanderreißen, wenn wir es aufsagen, wenn wir es beten, vor allem vor dem Rosenkranz. Sagt man immer dann, ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige Katholische Kirche, Schnauf, Gemeinschaft der Heiligen, Nachlass der Sünden. Ja, eigentlich ist es ein Blödsinn, gut, ich meine, es meint keiner so, wie er es sagt, aber es ist gut, wenn man sich darüber Rechenschaft gibt, dass der 9. Glaubensartikel so heißt, die Heilige Katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, wird dann auch sehr, sehr breit erklärt, das ist fast 10% vom Katechismus, gemäß der Zahl der Fragen. Der 9. Glaubensartikel, was auch nicht schlecht ist für uns heute, in der heutigen Zeit steht eigentlich alles drin, was man wissen muss. 10. Der Nachlass der Sünden, ja, dass Gott eben von den Sündigen, für Sünden reinigen will, die Anwendung, kann man sagen, der Erlösung. Für die katholische Kirche gilt, für den 9. Glaubensartikel, aber hier insbesondere Nachlass der Sünden, Taufe und Beichte also, Reue und alles, was da dazugehört, auch das ziemlich lang, ausführlich behandelt. 11. Auferstehung des Fleisches, 12. und ein ewiges Leben. Amen.